Ihr müsst euch jetzt ein bisschen ruhig verhalten. Denn bei diesem Lied kommt es auf wahnsinnige Fähigkeiten des Künstlers an. Ich brauche unheimliche Konzentration. Ein Archäologe reitet am Strande der Ostsee entlang. Auf seinem Pferd Walla. Das ist ein Liebespferd und das Pferd wiehert so vor sich hin. Entschuldigung. Und er hat auch einen Hund dabei. Nicht Rammelmeier, sondern Lumpi. Und er sagt, Lumpi. Und der Hund kommt. Komm mal her, Lumpi, komm mal her. Du bist doch ein sehr gescheites Tier, nicht? Wie viel ist 1 mal 2? Und der Hund guckt und sagt, stimmt, hast fein gemacht. Und wie viel ist 2 mal 2? Und der stimmt auch. Und wie viel ist 365 mal 7848? Das Stück könnte man jetzt unentwegt fortsetzen. Es gibt ja noch Integralrechnungen und Wurzel 10, Wurzel rein, Wurzel raus. Aber... kleiner Blick. Ich war heute wieder im Gard-Haar-Studio. Ich mache es gern, wenn es etwas locker liegt. Wo war ich stehen? Ach ja, mit seinem Hund und der Hund bellt sofort und der Hund und mit seinem Pferd Walla. Und er, dieser Archäologe reitet mit seinen beiden Tieren am Strande der Ostsee entlang und plötzlich hört er eine Stimme. Absteigen. Absteigen. Absteigen? Ja. Er steigt ab und sieht sich um. Merkwürdig, nicht zu sehen. Da meldet sich die Stimme wieder. Graben. Graben? Ja. Okay, er gräbt. Er gräbt und gräbt und buddelt so vor sich hin. Und plötzlich stößt er auf eine schwere Kiste. Aua. Er sprengt das Schloss und die Kiste ist voller Goldstücke. Und er freut sich. Und er lädt den Schatz auf sein Pferd und reitet weiter. Da sagt die Stimme, nach Travemünde. Nach Travemünde? Ja. Er reitet nach Travemünde. Dort angekommen, sagt die Stimme, ins Spielcasino. Er geht ins Spielcasino, steht vor dem großen grünen Tisch. Der Saal ist voll, die Luft ist verraucht. Die Stimme sagt, 14. Er setzt alles auf die 14. Sein Grab, der gewonnenen Schatz, sein ganzes Vermögen, alles. Die 12 gewinnt. Die Stimme sagt, Scheiße.